Was müssen wir tun, um die Versuchungen zu meiden? Um die Versuchungen zu meiden, müssen wir die gefährlichen Gelegenheiten fliehen, unsere Sinne überwachen, oft die heiligen Sakramente empfangen und zum Gebet Zuflucht nehmen. Die Mittel, um die Versuchungen zu meiden, beziehungsweise der Versuchung bestehen zu können. Die gefährlichen Gelegenheiten fliehen, und das liegt an uns. Sich, wer mit dem Feuer spielt, der verbrennt sich. Wer die Gefahr sucht, wird in ihr umkommen. Wie man heißt in der Heiligen Schrift, muss seine Sinne überwachen, ihr nicht ungezügelten freien Lauf lassen und übernatürlicherweise, übernatürlichen Mittel, oft die heiligen Sakramente empfangen, durch die Gott uns selber stärkt, durch die Verdienste Christi, durch das Leben Christi in unserer Seele und zum Gebet Zuflucht nehmen. Ihr betet, wird gerettet, auch aus der Versuchung. Wer nicht betet, wird zugrunde gehen in der Versuchung, schließlich in der Hölle.